Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute, organisiert von der FUGE, von dem Verein, in dem ich arbeite, Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung und der VHS, Warum ist das halt? Und jetzt bin ich hier, vielleicht bin ich hier rein. Wir freuen uns sehr, heute Gina zu begrüßen. Der Kontakt kam über Silva Alpeso, die schon bei einer Veranstaltung von Gina waren und mit der wir schon lange zusammenarbeiten. Letztes Jahr eine große Gedenkfeier veranstaltet haben, um nochmal an die Verbrechen, die den Jesiden zugefügt worden sind, zu erinnern. Und wollten in dieser Reihe dann mal ein bisschen fortfahren und haben dann noch diese Veranstaltung heute organisiert. Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind und auch so schön gemischtes Publikum, viele aus der jesidischen Community, aber auch viele, die da nicht zu zählen, aber sicherlich Interesse an dem Thema haben. Genau, und es ist gar kein Problem, wenn jetzt noch Leute reinkommen. Wir freuen uns immer jeden und auch Kinder dürfen mit reinkommen. Und das ist auch total in Ordnung und die Kinder machen wirklich stehen lassen. Und ich wünsche uns eine interessante, wenn auch bestimmt gelegte Veranstaltung. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Jens Boyer, ich bin der Leiter der Stadtbücherei. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen mit dem Trio aus FUGE, VHS und Stadtbücherei. Das ist nicht die erste Veranstaltung, die wir gemeinsam machen. Aber ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Rahmen, die Bühne buchstäblich bieten können dafür. Das ist sehr schön, dass wir die Möglichkeit haben, dass Sie alle da sind dafür, für diesen Abend. Insofern wünsche ich uns ebenso wie Sie auch einen sehr bewegenden, denke ich, Abend, einen sehr interessanten Abend. Ich freue mich, dass so gemischtes Publikum da ist. Das haben wir auch nicht mehr bei unseren Veranstaltungen. Insofern darf ich übergeben an Marco Düstermann von der Volkshochschule. Wunderbar. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Es ist übrigens Ulrike Sturm, sie hat gerade eben auch vergessen, ihren Namen zu sagen. Das wollten wir kurz noch nachholen. Es ist eine besondere Veranstaltung für mich. Und als die Anfrage, die war schon recht früh im Jahr, kam, ob wir mitmachen, habe ich gesagt, wir müssen da mitmachen als Volkshochschule. Und das ist mir in den letzten Tagen nochmal bewusst geworden. Ich bin Vater von zwei Kindern, wir mit meiner Familie in Aalen und wir haben uns unseren normalen Alltag vor Schuljahresende, diejenigen, die Eltern sind, wissen das vielleicht. Ja, da macht man sich Sorgen über Noten, man macht sich Sorgen, wie man den Urlaub organisiert kriegt, wie man dies am Haus neu macht und jenes. Also dieses ganze normale Leben, worüber wir Eltern uns Sorgen machen. Und dann kommt mir mein Job in die Quere. Mein Job bringt mich mit Menschen zusammen und vor allem mit den Geschichten dieser Menschen. Und wenn man das liest, wenn man das hört, was es für Geschichten gibt, vor allem mit den beiden Geschichten, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen, dann stellt man fest, mein Gott, was für Sorgen habe ich eigentlich? Was ist eigentlich wichtig in dieser Welt, in der wir zusammenleben? Wo ich ganz klar sage, das ist ein Thema, das müssen diese drei Akteure hier zusammen auf die Bühne machen. Darüber müssen wir reden, darüber müssen wir erfahren. Und das muss bewusst werden, was ja normal ist und das ist, wo wir eigentlich auch hinwollen, im Austausch mit allen Menschen, die wir hier zusammenleben. Und deswegen freue ich mich wunderbar auf diese Veranstaltung, die wir heute Abend machen und darf unsere beiden Referentinnen doch direkt zu uns mit nach oben bringen. Dann gehen wir direkt. Ja. Vorstellung geben, damit wir mal alle auch wissen, wer hier oben gerade auf der Bühne sitzt. Wir werden danach einen Filmeinspieler von Düsen-Degal sehen, danach eine kleine Lesung oder Erzählung aus dem Dankbarkeit von Jan hören und danach werde ich mit beiden in ein Gespräch einsteigen über das, was wir vorher gehört haben, aber auch da nochmal die herzliche Einladung. Jede und jeder von Ihnen, die irgendwie Fragen haben, Anmerkungen, einfach winken. Ich nehme das wahr. Ich komme auch gerne zu Ihnen mit dem Mikrofon, sodass wir hier ein großes Gespräch miteinander führen können zu einem guten Abend. Ich denke, so können wir das Ganze hinbekommen und ich freue mich Sehr. Zu dir kommen wir gleich noch mehr. Simon, möchtest du dich einmal vorstellen? Ich bin Simon Alpesso, 24 Jahre alt. Am Montag werde ich 24. Ich komme aus dem Irak, ich bin auch eine Jesidin. Ich bin seit 10 Jahren hier in Deutschland. Ich mache aktuell meine Ausbildung als Pflegefachfrau und studiere Pflegedual in Münster. Weiß es nicht. Was soll ich noch erzählen? Ich glaube, gleich muss ich noch eine ganze Menge erzählen. Ja, klar. Ach, erstmal. Wunderbar. Tja, ich stelle dich bitte vor. Hallo, Brilhate. Mein Name ist Cihan Alomar, ich bin 21 und darf euch heute mein Buch vorstellen, aber auch ein bisschen das Jesidentum euch näher bringen, indem ich über meine Religion erzähle und auch über das, was den Jesiden passiert ist. Und ich glaube, das ist kein einfaches Thema. Zu dem Film von Düsen, das sind zwei Ausschnitte, die zusammengeführt sind. Es gibt, glaube ich, 25 Minuten der Film. Und da sind auch manche Szenen dabei, die wirklich hart sind. Und ich würde das keinem von euch übel nehmen, wenn ihr einfach rausgeht, wenn es einem dann zu viel wird. Das ist mir immer wichtig, dass wir das erwähnen, weil auch jetzt Jugendliche hier drin sind. Und genau, ja. Ich lebe seit auch 10 Jahren hier in Deutschland und bin seit 4 Jahren in der Öffentlichkeit schon. Teilweise, also am Anfang war wegen meinem Buch und wegen dem, was uns passiert ist, aber mittlerweile bin ich auch als Speakerin für Frauenrechte in der Öffentlichkeit und mache auch vieles mehr, wie zum Beispiel über Antisemitismus aufklären, über Rassismus, Diskriminierung. Und ich arbeite auch sehr viel mit der Schule zusammen, dass ich an Schulen gehe und die Kinder dort aufklären über das, was darin passiert. Wunderbar. Bevor wir direkt einsteigen mit dem Film, noch eine Frage. Mit dem Ton ist das alles in Ordnung? Alle können gut verstehen. Ein bisschen lauter.